Foul von Schwarzenbeck gegen Nehoda und Freistoß für die Tschechoslowakei. Das Spiel wird fortgesetzt mit einem Freistoß, der etwa ein verkürzter Eckball ist von der linken Seite. Vier tschechoslowakische Angreifer im Strafraum, dahinter lauern zwei. Der Ball wird mit Effe hereingeschlagen. Schöne Kopfballabwehr von Franz Beckenbauer. Aber dann ist Tobias da, schießt sofort mit dem linken Fuß und Tor! Mit 2:0 durch diesen 20-Meter-Schuss von Tobias mit dem linken Fuß in die lange Ecke, flach in die lange Ecke gejagt. Mit 2:0 also nach 25 Spielminuten führt die Mannschaft der Tschechoslowakei. Und Ähnliches haben wir hier in diesem Stadion vor ein paar Tagen erlebt. Ich bin nun wirklich gespannt, ob die deutsche Mannschaft noch einmal in der Lage ist, dieses Spiel herumzureißen. Noch 60 Sekunden zu spielen. Beckenbauer legt sich mit dem Linienrichter an, schießt aber dann vors Tor. Und dann kommt ein Kopfball zustande, der geht am Tor vorbei. Offensichtlich noch einmal berührt von einem Tschechoslowaken. Das habe ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gesehen. Er gibt den 7. Eckball für Deutschland. Von der linken Seite nach innen geschlagen. Und Tor! Kopfball von Holzenbein. Der Frankfurter besorgt 20 Sekunden vor dem Spielende den Ausgleich. Meine Damen und Herren, wenn jetzt nicht noch etwas passiert, haben wir zum 4. Mal in dieser Endrunde eine Verlängerung. Oh, da lassen sie die Köpfe hängen, die Tschechoslowaken. 90 Minuten sind vorbei und wir werden wieder eine Verlängerung erleben. Im Augenblick pfeift Schiedsrichter Sergio Gonella 120 Minuten spannenden Europameisterschaftsfinalfußballs ab. Und wir werden jetzt gleich wissen, ob die Informationen, die uns nach 90 Minuten schon zugespielt worden waren, tatsächlich stimmen. Gibt es Elfmeterschießen, ja oder nein? Es sieht so aus, denn der Schiedsrichter bleibt auf dem Platz. Man hat sich also tatsächlich kurzfristig geeinigt. Und nun kommt Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, der Münchner, Mitglied der Europa- und der Weltmeistermannschaft. Gemächlichen Schrittes geht der Blondschopf von Europapokalsieger, der sicherlich die Nerven haben kann, aber ob er sie jetzt haben muss, aber nicht vielleicht übermüdet ist, warten wir es ab. 4:3 führt die CSSR. Hoeneß läuft an, schießt und jagt den Ball über die Querlatte. Das bedeutet, dass es nach der 4. Runde 4:3 steht. Und würde jetzt der letzte Tschechoslowake den Ball verwandeln, dann heißt der Europameister CSSR. Und dieser Mann, der von seinem Torhüter jetzt noch Zuspruch bekommt, ist Panenka. Antonín Panenka, einer der erfahrenen Spieler. Und Helmut Schön ist bei Uli Hoeneß, legt ihm größtens die Hand auf die Schulter. Ich kann mir vorstellen, wie fertig der Uli ist. Jetzt läuft Panenka an. Sepp Maier lauert. Panenka schießt ein. Sepp Maier zum 3. Mal. Ahnt die richtige Ecke. Panenka mit einem Lüpfer überwindet den deutschen Torhüter. Die Tschechoslowakei ist Europameister im Fußball der Nationalmannschaften des Jahres 1976. Aber seien wir, und lassen Sie mich dies zum Schluss unserer Übertragung sagen, ehrlich. Die deutsche Mannschaft hat auf dem Weg in dieses Finale schon eine große Portion Glück gehabt. Sie hat in diesem Finale sehr viel Glück gehabt, als sie Sekunden vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit ein Tor erzielte zum Ausgleich und so die Verlängerung erzwang. Ein Tor, das man wirklich nicht mehr erwarten konnte. Und sie ist jetzt mit ein bisschen Pech unterlegen.